Und das Wort Jahwes erging an mich folgendermaßen: Was kommt euch bei, dass ihr diesen Spottvers singt vom Lande Israel, der da lautet: Die Väter aßen saure Trauben, und den Kindern werden die Zähne stumpf? So wahr ich lebe, ist der Spruch des Herrn Jahwe, niemand von euch soll mehr diesen Spottvers in Israel singen. Fürwahr, mein sind alle Seelen, die Seele des Vaters wie die Seele des Sohnes, mein sind sie, die Seele, welche sich vergeht, die soll sterben. Und wenn einer fromm ist und Recht und Gerechtigkeit übt, nicht auf den Bergen Opferfleisch isst und seine Augen nicht zu den Götzen des Hauses Israel erhebt, das Weib seines Nächsten nicht verunreinigt und einem Weibe in der Zeit ihrer Unreinheit nicht naht, niemanden bedrückt und das Pfand für seine Schuldforderung wieder zurückgibt, keine Erpressung verübt, sein Brot dem Hungrigen reicht und den Nackenden mit einem Gewande bedeckt, nicht auf Wucher ausleiht und keinen Zins nimmt, von Frevel seine Hand fernhält und bei Händeln zwischen den Leuten ehrlichen Rechtsspruch fällt, nach meinen Satzungen wandelt und meine Rechte beobachtet, indem er Redlichkeit übt, der ist fromm und soll sicher am Leben bleiben, ist der Spruch des Herrn Jahwe. Erzeugt er aber einen gewalttätigen Sohn, der Blut vergießt und Frevel verübt, nicht auf dem Wege seines frommen Vaters wandelt, sondern auf den Bergen ist und das Weib seines Nächsten verunreinigt, Geringe und Arme bedrückt, Erpressung verübt, Pfänder nicht zurückgibt und seine Augen zu den Götzen erhebt, Greuel verübt, auf Wucher ausleiht und Zins nimmt, sollte der am Leben bleiben? Er soll nicht am Leben bleiben. Weil er alle diese Greuel verübt hat, soll er mit dem Tode bestraft werden, sein Blut sei auf ihm. Zeugt er nun aber einen Sohn, und dieser sieht alle Vergehungen, die sein Vater beging, und fürchtet sich und handelt nicht ebenso, ist nicht auf den Bergen und erhebt seine Augen nicht zu den Götzen des Hauses Israel, verunreinigt nicht das Weib seines Nächsten und bedrückt niemanden, nimmt kein Pfand weg und verübt keine Erpressung, reicht sein Brot dem Hungrigen und bedeckt den Nackenden mit einem Gewande, hält seine Hand fern von Frevel, nimmt keinen Wuchervorteil und Zins, handelt nach meinen Rechten und wandelt nach meinen Satzungen, ein solcher soll nicht sterben wegen der Schuld seines Vaters, sondern soll am Leben bleiben. Sein Vater, weil er Bedrückung und Erpressung verübt und, was nicht gut war, inmitten seiner Volksgenossen getan hat, der muss um seiner Verschuldung willen sterben. Und da sagt ihr, warum trägt nicht der Sohn die Schuld des Vaters mit? Während doch der Sohn Recht und Gerechtigkeit übte, alle meine Satzungen beobachtete und nach ihnen handelte, darum soll er am Leben bleiben. Derjenige, der sich verfehlt, der soll sterben. Ein Sohn soll nicht die Schuld des Vaters mittragen, und ein Vater soll nicht die Schuld des Sohns mittragen. Die Frömmigkeit des Frommen soll auf ihm ruhen, und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm ruhen. Wenn sich aber der Gottlose von allen seinen Sünden, die er begangen hat, bekehrt und alle meine Satzungen beobachtet und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Alle seine Abtrünnigkeiten, die er begangen hat, sollen ihm nicht angerechnet werden, wegen seiner Frömmigkeit, die er geübt, soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Habe ich etwa Wohlgefallen am Tode des Gottlosen, ist der Spruch des Herrn Jahwe, und nicht viel mehr daran, dass er sich von seinem bösen Wandel bekehrt und am Leben bleibt. Wenn aber der Fromme von seiner Frömmigkeit ablässt und Frevel verübt gleich allen den Greueln, die der Gottlose verübt hat, so wird aller seiner frommen Taten, die er getan, nicht gedacht werden, infolge seines Abfalls, den er verübt, und seiner Sünde, die er begangen hat, infolge derer soll er sterben. Wenn ihr aber sagt, das Verfahren des Herrn ist nicht in Ordnung, so hört doch, ihr vom Hause Israel, sollte es mein Verfahren sein, das nicht in Ordnung ist? Ist's nicht vielmehr euer Verfahren, das nicht in Ordnung ist? Wenn ein Frommer von seiner Frömmigkeit ablässt und Frevel verübt, so muss er sterben deswegen, wegen seines Frevels, den er verübt hat, muss er sterben. Aber wenn ein Gottloser von seiner Gottlosigkeit, die er begangen hat, ablässt und Recht und Gerechtigkeit übt, so wird er sein Leben behalten. Denn er bekehrte sich von allen seinen Abtrünnigkeiten, die er begangen hatte, darum wird er am Leben bleiben und nicht sterben. Und wenn das Haus Israel spricht, das Verfahren des Herrn ist nicht in Ordnung, sollte wirklich mein Verfahren nicht in Ordnung sein, Haus Israel? Ist nicht vielmehr euer Verfahren, das nicht in Ordnung ist? Deshalb werde ich einen jeden von euch nach seinem Wandel richten, Haus Israel. Ist der Spruch des Herrn Jahwe. Bekehrt euch, lasst ab von allen euren Abtrünnigkeiten, dass euch nicht ein Anlass zur Verschuldung daraus entstehe. Werft ab von euch alle eure Abtrünnigkeiten, die ihr gegen mich verübt habt, und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist, denn warum wolltet ihr sterben, Haus Israel? Denn ich habe kein Wohlgefallen am Tode jemandes, ist der Spruch des Herrn Jahwe. So lasst denn ab, damit ihr am Leben bleibt.